1 live. Domian. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht am Freitag. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Petra und ist 30 Jahre alt. Hallo Petra. Hi. Hallo Petra. Hi, kannst du mich hören? Hi. Sehr gut, hallo. Cool, ja, hi. So, um was geht's? Also, ja, es geht eigentlich darum, ich wollte am Mittwoch schon angerufen haben, hab's aber etwas verpasst. Es geht ja, oder es ging da um das Thema Dunkelheit. Und da wollte ich mich einfach nochmal dazu gemeldet haben, weil ich seit November 2013 eigentlich so gut wie gar nicht mehr schlafen kann und so ja auch sehr viel mich in der Nacht ja herumschlage mit schlaflosen Nächten. Wie kommt denn das, dass du nicht mehr schlafen kannst? Also es geht darum, mein Freund wollte sich vor meinen Augen umbringen. Wir hatten an diesem Tag einen Streit. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was es genau ging. Und ich habe ihm halt gesagt, und das ist ein wichtiger Satz, dazu komme ich später, ich habe zu ihm gesagt, das hat mir sehr weh getan. Ja, und dann bin ich zur Arbeit gefahren und er auch. Und dann hatten wir halt über den Tag hinweg nicht so viel Kontakt. Und ich bin dann abends nach Hause gekommen und habe die Tür aufgemacht. Also ich fand es ganz komisch, weil er eigentlich schon zu Hause sein sollte. Das Haus war dunkel. Post war da, also es war ganz komisch. Ich habe dann die Tür aufgemacht und bin dann zur Küche rein und habe in der Küche direkt vom Flur aus einen Zettel liegen sehen. Und als ich diesen Zettel in die Hand genommen habe, das war halt ein Abschiedsbrief, als ich den Zettel in die Hand genommen habe, ist er vom Balkon gesprungen mit dem Seil und dem Hals. Also er wollte hängen. Moment, welches Stockwerk? Wir wohnen in der ersten Etage, aber das ist zwar nicht so hoch, aber es reicht natürlich, um sich erhängen zu wollen. In dem Moment ist er von dem Balkon gesprungen, als du reingekommen bist. Genau. Mit einem Seil um den Hals. Also mit einem orangen Nylonseil. Also ich habe das Seil gesehen, es war ja schon dunkel, es war im November. Und ich habe das Seil gesehen, ich habe auch gehört, wie sich das Seil gespannt hat, also durch diese Wucht. Und ich bin dann sofort auf den Balkon gerannt und habe ihn halt gesehen. Ich habe angefangen zu schreien. Was hast du gesehen? Ich habe das Seil gesehen und ich habe gesehen, wie er halt an dem Seil hängt und zappelt. Also ich habe gesehen, dass er noch lebt. Ja, ne? Also er hat sich nicht das Genick gebrochen, Gott sei Dank. Und ich bin dann sofort in die Küche zurückgelaufen, habe ein Messer geholt und habe das Seil durchgeschnitten. Boah, ist das heftig. Und dann ist er, du hast das Seil durchgeschnitten, das heißt, er ist dann nach unten gefallen. Richtig, genau. War da noch viel Platz, dass er nach unten fallen konnte? Ja, also es ist eine Wiese zum Glück, ne? Also es war jetzt kein Asphalt oder so, also er ist halt auch weich gefallen. Mhm. Und ich bin dann schreiend runtergelaufen, habe das Messer im Affekt aber weggeworfen und lag dann quasi, also kniete vor ihm, weil er lag ja, und habe das Seil von seinem Hals weggezogen und habe nach einem Messer geschrien, was mir natürlich aber keiner angeboten hat, weil die alle überhaupt nicht wussten, was los war und die mich in der Dunkelheit wahrscheinlich auch nicht erkannt haben und dachten, ich würde den abmurken wollen. Ist es dir denn dann gelungen, das Seil loszukriegen von ihm? Ja, also es ist dann jemand langgekommen, ein Nachbar, der hat auch sofort die Polizei gerufen, der hat mir dann ein Messer gebracht und ja, in dieser Zwischenzeit ist er halt immer schwärzer geworden im Gesicht, weil das Seil ja natürlich nicht locker geworden ist, weil der Knoten ja nicht getrennt war. Und ich habe das Seil dann von seiner Kehle weggezogen und habe ihn halt wieder beatmet. Ne? Gott, die ganze Zeit. Wie schrecklich. Wie schwer verletzt war er? Er war gar nicht so schwer verletzt. Also ein paar Blessuren halt. Ne? Und natürlich auch ein sehr schwarzer, blauer Fleck am Hals. Ne? Also die Striemen halt. Ach so, keine weiteren schweren innerlichen Verletzungen. An der Wirbelsäule, an der Hals, am Hals irgendwas, nichts. Nein. Und dann ist die Polizei gekommen und dann kam dann gleich der zweite Schock irgendwie für mich. Also es war natürlich total furchtbar. Er hat geheult, ich habe geheult, wir sind dann hochgegangen, natürlich mit der Polizei dann dazu. Ich musste eine Aussage machen und er auch. Und dann kam dann jemand vom sozialen Notdienst, ein sogenannter Psychologe, der dann vor mir und vor meinem Freund am Tisch saß, sich hingesetzt hat, mich angeguckt hat und meinte so, ja, ich sehe hier einen total aufgelösten Mann sitzen. Was haben Sie denn mit dem gemacht? Ich halte mal fest, das heißt, dein Freund konnte aufstehen, in die Wohnung gehen und sich sogar an den Tisch widersetzen. Das ging. Ja. So, jetzt fragt der Psychologe dich, was haben Sie mit dem gemacht? Ja, was für mich total furchtbar war, weil in erster Linie habe ich ihm das Leben gerettet, so, ne? Was natürlich auch selbstverständlich war, ne? In dem Moment hätte er wahrscheinlich oder hoffentlich auch jeder gemacht. Ja, und das war halt, wie gesagt, an einem Freitag und dann am Montag habe ich mich dann, bin ich zum Arzt gegangen, weil es mir halt auch nicht gut ging und an meiner Arbeitsstelle war das bekannt, was passiert ist und ich habe dann am Dienstag darauf meine Arbeit verloren, deswegen. Weil die geglaubt haben, dass du ihn umbringen wolltest oder was? Nein, aber die haben ja gesehen, dass ich halt nicht so gut drauf war, ne, und dass ich halt auch total traurig war und fertig. Ich meine, ja, aber deshalb ja kann man doch nicht jemanden kündigen. Doch. Das war in der Probezeit. War ein Monat vor Ende der Probezeit und ich habe mich auch ganz gut angestellt, also darum ging es nicht. Ne? Also ein Schock jagte den anderen. Einmal das Unglück mit deinem Freund und dann das auch noch. Wie hat dein Freund sich denn zu dir geäußert? Warum hat er das gemacht? Also ich habe ja vorhin erwähnt, den Satz, du hast mir sehr weh getan. Und ich weiß, als wir uns kennengelernt haben, kam natürlich sofort das Thema auf, er war sehr lange beim Militär. Er war nicht beim deutschen Militär. Sondern? Er ist Franzose. Okay. Und er war ganz lange beim Militär, war in Ruanda, er war in Bosnien, er war im Irakkrieg. War er bei der Fremdenlegion? Nein, er war nicht bei der Fremdenlegion. Nee. Und er war ganz normal beim normalen Militär. Ja. Und hat da halt seine Einsätze gemacht. Und er hat halt posttraumatisches Stresssyndrom. Ja. Und durch den Satz, den ich halt gesagt habe, kam das wahrscheinlich wieder auf oder war halt dann, führte halt zum Ausbruch, weil er halt sehr nach innen gekehrt war manchmal. Und aber was hast du denn damit gemeint, du hast mir sehr weh getan? An dem Tag, als wir uns gestritten haben, bezogen auf den Streit. Richtig, bezogen auf den Streit, habe ich gesagt, du hast mir sehr weh getan. So, das alles war im November 2013. Und richtig, seitdem genau. Kannst du kaum mehr schlafen, weil du so unter Schock stehst. Ja, also ich bin natürlich auch in psychologischer Behandlung. Bist du mit deinem Freund denn noch zusammen? Ja, wir sind noch zusammen. Hast du Angst, dass so etwas nochmal passieren könnte? Jein. Also unterbewusst wahrscheinlich schon. Ne? Also ich bin letztens zum Beispiel nach Hause gekommen und habe total vergessen, dass er an einem Abend woanders war. Und bin nach Hause gekommen und ich habe jede Tür aufgemacht und dachte mir wirklich, bei jeder Tür, die ich aufgemacht habe, der ist tot, der liegt jetzt da, ich muss mich jetzt drauf gefasst machen. Ne? Aber wir haben sehr lange drüber geredet, er hat mir auch gesagt, was halt alles passiert ist in dieser Zeit beim Militär. Ist er denn inzwischen auch in einer therapeutischen Behandlung? Ja. Er hat einen Militärpsychologen, die sind ja extra drauf geschult, ne? Und er muss halt viel drüber reden und das ist halt natürlich nicht angenehm, ne? Aber was für ein Gefühl hast du, was bringt dir die psychologische Behandlung, in der du jetzt seit ein paar Monaten bist? Also ich bin in der psychologischen Behandlung seit Januar. In der Zwischenzeit war ich bei einer Notpsychologin, die wurde mir von der Polizei gestellt, da konnte ich jeden Donnerstag hingehen. Das hat mir auch sehr geholfen, mehr oder weniger. Aber es ist halt, ich war halt noch nicht so oft da, ne? Weil die haben ja auch nicht immer Zeit. Ich merke schon, dass es mir was bringt. Also das ist keine regelmäßige Therapie, wo du einmal in der Woche hingehen kannst? Nein. Unglücklicherweise nicht. Ich halte das für dringend notwendig in deinem Fall. Sicherlich müsste das kombiniert sein auch mit einer bestimmten Medikamentierung, dass du zumindest mal ein bisschen schlafen kannst und zur Ruhe kommst. Das habe ich gemacht. Also du musst ja komplett aufgedreht sein, wenn du so lange nicht schlafen kannst. Ja, bin ich auch. Also ich mache jeden Tag jetzt 2 Stunden Sport, damit ich irgendwie erschöpft bin oder müde bin. Und das bringt überhaupt nichts. Also ich bin 22 Stunden wach. Ich schlafe 2 Stunden und dann bin ich sofort wieder total da. Petra, du bekommst jetzt eine gute und fundierte Beratung von meiner Psychologin. Ich finde, muss viel mehr getan werden bei dir nach so einem Vorfall. Nicht, dass du auch noch sehr krank wirst darüber oder sehr seelisch angeschlagen sein wirst. Danke. Wir melden uns gleich bei dir, liebe Petra. Alles super. Gute wünsche ich dir von Herzen. Du legst bitte auf. Danke. Tschüss. Wünsche ich dir auch. Ja? Dankeschön. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Lisa. Lisa ist 22. Guten Morgen, Lisa. Hallo. Hallo, Lisa. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, danke. Um was geht's denn bei dir? Ich wollte erzählen, ich arbeite nebenbei an der Tankstelle. Ja. Und da wurde ich heute überfallen. Ach du lieber Himmel. Heute? Mhm. Wann? Wie viel Uhr? Um 7:30. Heute Abend? Ja. Erzähl mir, was passiert ist. Ich habe ganz normal gearbeitet und da kam ein Kunde rein, nicht vermummt oder gar nichts. Und ich habe gedacht, okay, der möchte jetzt Zigaretten oder was zu trinken kaufen. Und dann hat er seine Waffe gezogen und hat gesagt, das ist kein Scherz, gib mir das Geld. Und dann habe ich die Kasse aufgemacht, ihm das Geld gegeben. Und auch Zigaretten wollte er noch haben. Und dann ist er, also er hatte mir eine Plastiktüte zugeworfen, wo ich das reinschmeißen sollte. Und dann ist er ganz normal rausgelaufen. Da kam ein Kunde, der getankt hatte. Und derzeit hatte ich den Notruf gewählt. Ja. Und dann habe ich dem Kunden erklärt, dass ich gerade überfallen wurde. Und dann ist der noch rausgerannt und wollte gucken, wo der hin ist, weil der hat ihn ja beim Rausgehen gesehen. Und dem ist natürlich nicht aufgefallen, dass er mich überfallen hat, weil der ist ganz normal mit seiner Tüte rausspaziert, als wäre nichts gewesen. Und ich war auch so unter Schock, dass ich jetzt nicht hinterhergerannt bin und gesagt habe, der hat mich hier überfallen oder so. Und ja. Es war auch gut, dass du nicht hinterhergerannt bist. Wer weiß, was dann noch geschehen wäre. Ja. Du hast dann die Polizei angerufen. Genau. Und was ist dann weiter passiert? Ich hatte die Polizei angerufen und dann hatten sich ja noch mehrere Kunden versammelt. Die haben das ja so nicht mitbekommen. Die waren ja am Tanken und waren dann drin. Und als dann die Polizei kam, habe ich natürlich eine Täterbeschreibung, was ich konnte, abgegeben. Und den konnte man richtig sehen. Der hatte nichts. Der hatte nichts vermummt. Das war ein junger Mann, gepflegter Mann, moderne Kleidung, Sweatshirt, Jeanshose. Gegelte Haare, kein Dreitagebart oder gar nicht verwahrlos, will ich jetzt nicht sagen. Also sauber einfach, wo man es nicht denkt, wie ein normaler Kunde. Und sprach der ganz sauberes, klares ganz Deutsch? Klares Deutsch, kein Akzent, kein Dialekt, klares Hochdeutsch hat er mit mir gesprochen. Also die paar Sätze, die er natürlich zu mir gesagt hat. Wie viel hat er denn eigentlich erbeutet? Wie viel Geld hattest du in der Kasse? Also nicht die volle Summe. Wir holen ja immer ein bisschen was raus. Also es ist ja nie die kompletten Einnahmen sind ja nie in der Kasse drin. Also grob geschätzt würde ich jetzt sagen 500 und halt die Zigaretten. Und das Beste ist noch, am Mittwoch wurde eine Kollegin genau von demselben überfallen. Da habe ich in derselben Tankstelle um dieselbe Uhrzeit. Erzähl es mal weiter. Die Polizei kam dann und was ist dann geschehen? Die Polizei kam, hat dann meine Daten, also meine Personalien festgehalten, sollte ich dann beschreiben. Und dann sind die erstmal auf Streife, weil die ja gehört haben, die sind zu Fuß. Die haben natürlich noch die anderen Zeugen, also meine Kunden noch gefragt, was die noch mitbekommen haben. Die haben dann dasselbe bestätigt, dass er ganz normal rausgegangen ist mit einer Tüte und die sich natürlich auch nichts weiter dabei gedacht haben, ne? Und dann ist die Polizei erstmal weggefahren, dann kam dann noch die Kripo und die Spurensicherung und dann habe ich natürlich auch meinen Chef angerufen und dem das gesagt. Und als mein Chef dann kam, hat er gesagt, dass der 15 Minuten später, nachdem der meine, also die Tankstelle, wo ich gearbeitet habe, überfallen hat, auch noch von einer Kollegin in einem weiteren Ort auch die Tankstelle überfallen hat. 15 Minuten später. Der hat jetzt in 3 Tagen 3 Tankstellen überfallen. Wie lange hast du dann noch weiter arbeiten müssen heute Abend? Also ich hätte nicht arbeiten müssen. Ich musste mich irgendwie ablenken, weil ich war so, das war wie im Film, ich konnte das gar nicht realisieren, was jetzt abgelaufen ist. Und ich war froh, dass Kunden kamen. Die wussten ja alle von nichts, ne? Ja. Für die war das ganz normal. Ich stand da, ich habe einfach nur gesagt, bitte versuchen Sie mir das passend zu geben. Ich kann nicht rausgehen, ich wurde überfallen und konnten das alle nicht glauben, weil ja schon an dem Mittwoch zuvor auch ein Überfall war. Bis wie viel Uhr hast du jetzt gearbeitet? Also das hat sich jetzt alles hingezogen bis 9 Uhr dann, weil die Kripo kam dann, die hat mich natürlich direkt vernommen, weil ich ja alles noch so frisch im Kopf hatte, Spurensicherung. Dann wurde das Überwachungsvideo mehrmals noch angeguckt und meine Mama kam ja dann auch noch und die hat das Video auch gesehen. Die ist verstehe. Das heißt, du hast nicht jetzt noch bis 12 Uhr nachts gearbeitet oder so? Nein, die ist auch nur bis 10 Uhr auf. Das ist keine, die rund um die Uhr. So, das ist ja ein Schock, den man da erlebt. Und man hat ja für Sekunden auch Todesangst. Der hält einem eine Pistole hin und man weiß ja nicht, was für ein Irrer das ist. Man kann die ja auch nicht einschätzen. Und ich bin ja mit so einer positiven Grundeinstellung ja auf den Mann zugegangen, weil ich habe ja gedacht, es ist ein Kunde, der nimmt jetzt eine Packung Zigaretten und vielleicht noch ein Bier oder Kaugummi und dann geht er wieder. Ich habe ja niemals damit gerechnet, dass der jetzt auf einmal aus seiner Hose einen Revolver zieht und den auf mich richtet und mir eine Tüte zuschmeißt und sagt, pack ein. Bist du jetzt alleine zu Hause? Nein, die Kripo hat auch gesagt, also ich wohne alleine schon und die Kripo hat gesagt, ich soll die erste Nacht jetzt nicht allein sein, weil man ja halt nicht weiß, wie man darauf letztendlich reagiert. Mhm. Und jetzt bin ich mit meiner Mama, die ist Krankenschwester im Nachtdienst. Die Chefin ist so nett und hat gesagt, ich darf die Nacht hier bleiben. Ach, du bist im Krankenhaus quasi jetzt? Also nee, meine Mama arbeitet im Altenheim. Aber und ich sitze jetzt im Altenheim mit meiner Mama. Ja, das ist schon mal gut. Dann bist du in guten Händen und du hast eine Gesprächspartnerin und bist nicht so alleine. Genau. Das ist aber wirklich ein Schock, Lisa. Das glaube ich. Ja. Das glaube ich. Das war schon heftig. Und ich arbeite da ja auch erst seit einem Monat. Also ich mache das ja noch gar nicht so lange. Und auch wenn nur am Wochenende. Hattest du vorher mal über sowas nachgedacht, dass das passieren könnte? Nee, und ich habe ja auch so gedacht, jetzt wurde die ja schon am Mittwoch überfallen. Das passiert nicht nochmal. Wer ist denn so blöd und räumt zweimal dieselbe Tankstelle aus? Und viele Kunden, die ich ja schon vorher hatte, ich habe ja um 2 schon angefangen dort, die haben dann auch gesagt, was ist denn da am Mittwoch passiert? Und haben nachgefragt, waren Sie das? Und ich so, zum Glück nicht, sonst wäre ich heute nicht da. Ne? Ja. Aber weißt du, ich finde, dass du sehr richtig gehandelt hast und dich verhalten hast. Du hast ihm sofort das Geld gegeben. Du bist nicht hinterhergelaufen. Nee. Und wir wollen sehr froh sein, dass nichts weiter passiert ist. Er hätte dir ja wirklich irgendwas antun können. Er hätte dich auch irgendwie umhauen können, irgendwas machen können. Du bist gesund, du bist jetzt nur geschockt. Klar, das ist auch schlimm. Ja. Aber wir wollen dann auch immer so die auch in der ganzen Misere die guten Sachen sehen. Ja. Du hast richtig gehandelt und du bist gesund. Und dass du jetzt unter Schock stehst, ist eine normale Sache. Du hast auch das wiederum richtig gemacht, dass du jetzt bei deiner Mutter bist und nicht alleine zu Hause sitzt oder irgendwie allein durch die Welt läufst. Ja. Das ist schon mal alles sehr richtig. Ich weiß gar nicht, ob du schon so viel jetzt mit deiner Mutter auch darüber geredet hast. Zum Beispiel auch über die Frage, wirst du und willst du weiter an der Tankstelle arbeiten, in der Tankstelle? Also normalerweise hätte ich jetzt morgen wieder Schicht, aber da habe ich schon direkt gesagt, dass ich morgen nicht kommen werde. Mhm. Erstmal, weil ich hätte erstmal wieder die Spätschicht gehabt. Und gerade samstagsabends ist natürlich an der Tankstelle besonders viel los. Und ich weiß nicht, ob ich nochmal... Also jetzt direkt frisch in den Raum wieder rein, mich wieder hinter die Theke stelle und so schnell. Ich arbeite da ja auch nur am Wochenende. Vielleicht solltest du, wenn du weitermachst, demnächst erstmal eine Tagesschicht machen. Ja, gut, ich habe ja noch einen Hauptjob, ne? Ach so, ist ja nur ein Nebenjob, deswegen ist das halt schwierig, ich kann das nur am Wochenende machen von den Schichten her, ne? Aber jetzt überschlafen wir die ganze Sache, vielleicht sieht die Welt morgen übermorgen schon anders aus und du hast dann doch für die Traute. So, liebe Lisa, du bist sehr aufgebracht, das ist ja auch verständlich, deshalb rufen wir dich jetzt auch nochmal an, du kriegst jetzt auch noch eine richtige Fachberatung von einer Diplompsychologin. Ja. Das kann ja auch nicht schaden, um ein bisschen runterzukommen. Nee, natürlich nicht. Nochmal, es ist alles gut gelaufen. Wir sind glücklich, dass du gesund und fit bist. Und alles ist von deiner Seite aus richtig gemacht worden. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja. So, meine Liebe. Jetzt legst du auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay, ja, und danke. Ich drück die Daumen, dass nie wieder sowas passiert in deinem Leben. Ich hoffe auch. Alles Gute. Ja, tschüss. Und hier ist Silvia. Silvia ist 46. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Und jetzt bist du für dich. Hallo Silvia. Halt mal den Hörer bitte richtig zu verschwommen. Hab ich eigentlich. Hab ich. Ja, jetzt klingt's auch schon besser. Ja? Okay. Silvia, um was geht's? Ja, und zwar habe ich eine Tochter, die mir ziemliche Kopfschmerzen macht und ich nicht weiß, wie ich mit der umgehen soll. Wie alt ist denn die Tochter? Die ist jetzt, 23, 24. 24. Und ich habe 4 Kinder, deswegen. Und wie viel Kinder hast du? 4 Kinder, ja. Mhm. Und diese ist so in der Mitte, älteste, jüngste? Die zweite, okay. Genau. Die macht dir Sorgen? Und zwar hat ein Freund, der damals zu uns sagte, er wäre ehemaliger Nazi, ehemaliger Alkoholiker. Und da war ich schon mal platt und habe gedacht, okay. Dann kam mal ein Zwischenfall, wo er mich und meine andere Tochter bedroht hatte. Und das wollte sie alles nicht wahrhaben. Gut, im Endeffekt ist sie jetzt mit ihm immer noch dicke zusammen, ist auch zu ihm gezogen. Und ich habe immer gesagt, pass auf dich auf, irgendwann packt er dich an. Mittlerweile haben sie ein Baby, was 6 Monate alt ist. Was meinst du mit packt er dich an? Naja, er wird sie irgendwann auch mal hauen oder... Also, weil er hatte auch meine andere Tochter und mich bedroht, ne, mit einem Schraubenzieher, mit einem ziemlich langen. Ist er denn immer noch Nazi? Nee, das ist er wohl nicht. Angeblich trinkt er auch nicht. So, heute genau vor 2 Wochen kam dann ein Anruf. von meiner großen Tochter, die ist 26, die meint, ja Mama, ich muss die abholen mit dem Kleinen, die sitzt auf der Treppe, hat wohl einen Schnitt im Gesicht und so. Mhm. Ja, dann haben wir sie hier aufgenommen, sind ja auch den ganzen Tag mit der S-Bahn hin und her, mit Klamotten und allen drum und dran. Mhm. Also er hat sie wirklich mit einem Rasierapparat, also mit so einem Einwegrasierer wohl, im Gesicht verletzt. Mhm. Das bleibt auch eine Narbe. So. Mein Problem ist... Hat er das, Zwischenfrage noch, hat er das bei klarem Verstand gemacht oder war er besoffen? Nein, nee, da hat er getrunken. Da hat er getrunken. Die ganze Nacht weg. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Und ja, dann hatte ich sie mit dem Kleinen, der jetzt ein halbes Jahr ist, hier eine Woche. Und dann sagte sie mir, du Mama, Sonntag geh ich wieder zu ihm zurück. Mhm. So, und das Problem ist, erst haben wir gedacht, gut, dann müssen wir Jugendamt einschalten, keine Ahnung, dann habe ich auch bei dir ganz aufgeregt eigentlich angerufen. Mhm. Aber mittlerweile wissen wir, also angeblich ist er glücklich und sie sucht sich trotzdem eine andere Wohnung mit dem Kleinen. Also Moment, ist sie wieder zurück zu ihm? Sie wohnt jetzt bei ihm, ja. Aber sie in sucht einer Einzimmerwohnung. Und sie suchen sich jetzt zu dritt eine neue Wohnung? Nee. Sie sagt, sie sucht sich mit dem Kleinen trotzdem eine andere Wohnung. Obwohl sie mit dem Mann glücklich ist? Ja. Was gibt das für einen Sinn? Ja. Und jetzt wissen wir, ganz ehrlich nicht, wie wir mit ihr umgehen sollen, was wir machen sollen. Weil ja auch der Kleine da ist, ne? Weil vorgestern zum Beispiel, sie kommt ja jeden Tag her. Mhm. Ne? Und vor zwei Tagen, also vorgestern, meinte sie, na, sie hat ja kein Geld mehr. Bitte? Normalerweise, die hat kein Geld mehr, also für sich. Ne? Mhm. Normalerweise würde ich sagen, hier ist es 10, 20 Euro, gucken wir mal, schaffen wir alles, essen tun eh alle immer bei mir. Mhm. Aber ich habe ihr nichts gegeben. Ne? Und ich habe auch heute zu meiner Großen gesagt, am liebsten hätte ich, dann sagt sie, nee Mama, die muss lernen. Mhm. Die lernt nicht draus. Ne? Mhm. Und wir haben Angst, dass der wieder handgreiflich wird und dann der Kleine irgendwie was noch. Du hast sie doch bestimmt gefragt, wenn ihr so glücklich seid, warum willst du dann alleine wohnen? Was hat sie darauf geantwortet? Ja, weil sie nicht zusammen wohnen können. Sie wäre so eifersüchtig, weil er ist ja einer, der auch selber sagt, er war noch nie treu. Mhm. Ne? Ja, also sie will von ihm quasi getrennt wohnen, weil sie so eifersüchtig ist. Nicht, weil er eventuell gewalttätig sein könnte oder... Das ist er ja auch. Und das ist er jetzt ja auch geworden. Das ist er geworden. Aber das sie hat so gesagt, dass die Mama, so wie er jetzt war, wenn er trinkt, hat sie ihn noch nie erlebt. Mhm. Und er hat damals immer gesagt, er hört auf, extra wegen ihr. Mhm. Ja, und scheinbar nicht. Silvia, deine Tochter ist 24 Jahre alt. Da ist das natürlich sehr schwierig. Da kannst du gar nichts groß machen. Ich bin schon mal beruhigt, wenn du erzählst, dass sie sich alleine eine Wohnung für sich und das Kind sucht. Das ist schon mal ein ganz guter Schritt. Das heißt, da ist schon mal eine räumliche Trennung. Wie es dann weitergeht, das wirst du abwarten müssen. Du kannst ja nicht, sie ist eine erwachsene Frau und du kannst ja nicht nicht massiv auf sie einwirken oder irgendetwas da. Das ist ja das Problem. Du kannst freundlich zu ihr reden und für sie da sein und du kannst sie auf die Probleme aufmerksam machen, dass sie vielleicht sich von dem mehr lösen soll. Aber mehr sie will sie ja nicht hören. Ja, sie will nicht hören, ja. Mhm. Dann ist die Sorge natürlich, was das Kind anbelangt, da gebe ich dir recht. Aber im Moment kann man ja auch, liegt ja nichts vor, dass du dich beim Jugendamt melden könntest. Nee. Also meine Töchter und ich waren der Meinung, eben wegen den Kleinen, ne? Ja, aber es ist ja im Moment liegt nichts an, dass du sagst, ich gehe zum Jugendamt und schlage da Alarm. Das kann man ja gar nicht machen. Nee, haben wir ja jetzt auch nicht gemacht. Wir haben jetzt gesagt, also erstmal vereinbart, wir unterstützen sie erstmal so nicht. Mhm. Ne, was mir auch mir persönlich sehr schwer fällt. Mhm. Ne, meine Große sagt immer, Mama, und du gibst ja jetzt kein Geld, dann muss er zu sehen und gucken. Gut, aber wenn sie zu dir zu Besuch kommt, sollte sie schon was zu essen kriegen, ne? Dass sie schon am Tisch sitzen kann. Das ist klar. Ja, das ist klar. Aber ich wüsste ja nicht, also wie man da in diesem Fall, keine Ahnung, meinst du, da kann man nicht machen? Nee, da kannst du gar nicht viel machen. Du musst offenen Auge sein und das bist du ja, seid ihr ja. Ihr dürft nicht zu viel Druck auf sie ausüben, dann mauert die, dann macht die dicht. Mhm. Die muss einfach das Gefühl haben, da ist die Mama, da ist die Familie, die sind schon für mich da, wenn ich in Not bin und ihr müsst sie vielleicht nur aufmerksam machen, dass da irgendwas nicht stimmt und dass da eine Gefahr droht. Mehr kann man erstmal nicht machen. Sollte es nochmal so einen Vorfall geben, dann solltet ihr natürlich noch heftiger mit ihr euch mal unterhalten. Mhm. Wann ist das denn geplant mit der eigenen Wohnung? Ach, naja, sagen tut's ja. Bis jetzt ist noch nicht passiert. Mhm. Hast du ihn denn danach auch noch mal gesehen, nach diesem Vorfall? Nee, also ich habe zu ihr gesagt, ich will ihn nicht mehr sehen. Mhm. Weil er hat damals, ich habe noch eine Tochter, die ist 22 jetzt, und wir sind mal hin, weil er auch Theater gemacht hat, weil ich habe einen halben Türken als Schwiegersohn. Mhm. Und da er mal angeblich Nazi war, hat er ihn nur gedroht, pass auf, also du passt mir nicht, ich schicke dir jetzt bald mal ein paar Nazis vorbei und dann sind wir hin. Und dann haben wir gesagt, pass auf, mein Freund, so luftet nicht. Und dann stand er mit einem ziemlich langen Schraubenzieher da. Mhm. Auf mich wollte er zweimal und auf meine Tochter mehrmals. Mhm. Und da habe ich zu meiner Tochter, zu der, mit der er zusammen ist, gesagt, pass auf, der wollte mich und vor allem deine Schwester erstechen. Sag ich, wenn wir keinen bei ihr gehabt hätten. Mhm. Na, und da meinte sie, das glaube ich nicht. Ja, halte ich da völlig zurück. Halte ich jetzt völlig, völlig zurück. Hat denn deine Tochter ihm das vergeben, dass er sie so verletzt hat im Gesicht? Scheinbar. Ja, das ist das Schlimme. Dass die Frauen... Sagte, ja, weil ich eifersüchtig bin, war ich ja schuld. Mhm. Du kannst nichts mehr machen im Moment, Silvia. Mhm. Du kannst nur die Tür aufstehen lassen für deine Tochter und ihr helfen, wenn sie in Not ist. Mehr kannst du nicht machen. Mhm. Das ist schlimm, ne? Okay. Wenn man dann so gebundene Hände hat, aber man kann nicht mehr machen. Du willst ja das Vertrauen auch nicht zerstören zu deiner Tochter und dass die Gefahr besteht, wenn man da zu sehr eingreift als Elternteil, dass die erwachsenen Kinder sagen, hier, hör mal, das ist mein Leben, lass mich in Ruhe. Mhm. Und dann hast du gar keinen Zugang mehr zu ihr. Du musst immer versuchen, den Zugang zu ihr zu erhalten. Das ist wichtig. Mhm. Mehr kann ich gar nicht sagen, Silvia. Ja. Hoffen wir, dass es gut geht. Ja, hoffe ich auch. Schon allein hoffe ich in den Kleinen, ne? Dir und deiner Familie alles Gute, Silvia. So, ich danke dir. Tschüss. Okay. Ciao. Tschüss. Und schon geht's weiter mit Susanne. 32. Hallo. 32. Guten Morgen, Susanne. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Um was geht's? Postnatale Depression. Ja. Hat alles schön angefangen. Ja. Mein Sohn ist jetzt 7 Monate alt. Ja. Und du bist direkt nach der... Am Tag der Geburt, ja. Mhm. In eine Depression verfallen? Ja, sofort, ja. Hast du dich vorher auf das Kind gefreut? Ja, das war ein Wunschkind, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Beschreib mal, wie das war, dieses in die Depression fallen. Nur heulen. Alle um einen herum, die sagen einem, wie hübsch das Kind ist. Oh, ich bin total aufgeregt. Die sagen einem, wie hübsch das Kind ist und dass alles halt gesund ist und... Der hat mich nur genervt. Beschreib doch mal das Gefühl, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast und in der Hand gehalten hast. Genau, das wollte ich auch erklären. Das Schlüsselerlebnis war ja die Geburt. Mhm. Ne? Und wir wussten nicht, welches Geschlecht das ist. Mhm. Und super Geburt, ganz schnell alles gegangen. Mhm. Und dann das Erste, was ich geguckt habe, ist es ein Junge, weil ich mir einen Jungen gewünscht habe. Mhm. Und dann das Gefühl war so im Kopf, oh, endlich ist er da. Mhm. Und dann habe ich meinen Mann beobachtet, der hat sich natürlich gefreut, Freudentränen, und das hatte ich alles nicht. Da schon nicht mehr? Nee, also deswegen am Tag der Geburt, ja. Ja? Ja. Also du hast dich noch gefreut, dass es ein Junge war? Und dass die Geburt rum war, weil ich in der ganzen Schwangerschaft immer so mental mich drauf hingearbeitet habe, sage ich mal so, dass das Kind gesund auf die Welt kommt. Mhm. Ich sage auch oft das Kind oder so, das fällt mir auch noch auf, dass ich immer seinen Namen auch nicht so oft nenne oder er immer sage. Aber in dem Moment, nachdem er auf die Welt gekommen war und du einen Blick hingeworfen hattest, sofort begann die Depression. Ja, weil das war nur, also ich habe ja die ganze Nacht dann nicht geschlafen und dann war es, ich habe ganz viel geheult, ja. Wie ging es denn dann so die ersten Tage, Wochen weiter? Ja, also dass ich halt ganz viel geweint habe und wie gesagt, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mein Mann mit dem Kind viel besser umgehen kann. Und Schlüsselerlebnis war dann ungefähr so 10 Tage nach der Geburt. Da wird man ja immer noch von der Nachsorgehebamme jeden Tag besucht. Mhm. Und dann hatte ich so ein paar Probleme und dann ist sie halt sogar 2-mal am Tag gekommen. Und dann hat die wahrscheinlich, also ich denke, dass sie das mir angesehen hat, die hat mit mir so einen Fragebogen gemacht. Mhm. Und dann ist die Punktzahl so hoch ausgefallen und dann habe ich ganz viele Ängste plötzlich entwickelt und dann war die große Angst, oh Gott, in einem Tag muss mein Mann wieder arbeiten gehen. Und du bist alleine mit dem Kind? Soll ich das mit dem Kind machen, ja. Wie war denn das dann, wenn du das Kind angefasst hast, gewickelt hast, gestreichelt hast, an deinen Brust gedrückt hast? Ja. Was für Gefühle waren das für dich? Ja, das war einfach nur, ich habe das einfach nur Arbeit nach Plan gemacht, ne? Nicht mit Herz und Liebe? Nee. Hat dich das Kind auch genervt? Ja, aber ja, extrem. Was hat dich besonders genervt? Ja, wenn er geschrien hat. Und dann hatte ich sehr große Schmerzen ich habe mir unbedingt eingebildet, ich muss stillen, ne? Ich still auch jetzt noch. Und dann hatte ich sehr große Schmerzen, dann habe ich mir immer im Krankenhaus schon nicht helfen lassen und also wie gesagt, ich hatte große Schmerzen und dann kannst du dir vorstellen, Domian, auch im Krankenhaus war es dann so dreiviertel Stunde nachts, hängt da an der Brust, ne? Es tut extrem weh, also wirklich extrem. Und ich habe dann gedacht, oh Mann, ich wollte eigentlich stillen. Und das dann halt auszuhalten, das habe ich halt vorher nicht so gekannt. Ne? Ich habe gedacht, okay, der Geburtsschmerz und dann hört's auf, ja. Ging das Gefühl so weit, dass du sogar einen Hass auf das Kind bekamst? Nee. Das nicht. Weil ich mir dann relativ schnell, also erstmal war es für mich ein Schock, dass ich das habe. Ne? Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, jetzt habe ich auch eine Depression. Weil im Geburtsvorbereitungskurs ist es ja kurz angesprochen worden, dass das passieren kann. Das kann ab und zu schon mal passieren bei Frauen. Ja, 30% hat die. Doch, so viel? Ah ja, das wusste ich nicht. Und dann habe ich in der Vorbereitung, habe ich mir schon immer gedacht, hoffentlich kriege ich das nicht. Wie war denn das dann, als dein Mann wieder arbeiten musste? Ja, der hat dann halt die ersten Tage immer SMS geschrieben und alles und wollte wissen, ob es uns gut geht und so. Und das war dann so, dass ich dann halt immer, ja, wie ich schon sage, Arbeit nach Plan gemacht habe. Ich weiß auch jetzt im Nachhinein, dass ich habe ihn dann zum Beispiel, ich habe gedacht, jetzt muss ich ihn wickeln und jetzt muss ich das so machen, nach so einem Plan, sag ich mal so. Und das Kind hat natürlich einen anderen Plan als ich zum Beispiel. Und dann hat er sich mal abgewendet und dann hat er an seinem Verhalten, weiß ich, dass das jetzt im Nachhinein falsch war. Oder ich habe ganz viele Ängste, ständig geheult. Ich wollte nicht aus dem Haus. Wem hast du das eigentlich gesagt? Das ist doch eigentlich ein Gefühl, für das man sich schämt. Ja. Wem ja, hast du das gesagt? Also die Einzige, die es halt gewusst hat, ist halt dann mein Mann, weil der und die Hebamme. Und dann habe ich das lange niemandem gesagt. Dann habe ich aber halt gewusst, ich muss halt irgendwas tun. Und dann habe ich eine gute Arbeitskollegin, der habe ich das gesagt. Und die hat sich dann gekümmert, dass ich zu einer Therapeutin komme. Was hat die Hebamme dir eigentlich empfohlen? Die war doch eigentlich die Fachfrau in diesen Fragen. Ja, die hat mir empfohlen, dass ich zum Psychiater gehe. Ja. Das hast du aber nicht gemacht zunächst. Das habe ich nicht gemacht. Weil das Kind ist ja im Juli geboren. Ja. Und zum Psychiater bin ich dann erst Ende Oktober. Wie sieht's denn heute aus? Das Kind ist 7 Monate alt. Ja, genau. Wie ist die Lage heute? Ja, dass ich halt alle 14 Tage zum Psychiater gehe. Was macht der Psychiater mit dir? Also das geht darum, weil ich bin ungefähr 6 Wochen beim Psychiater schon gewesen in Behandlung. Der fragt mich, ob ich mich umbringen will. Und dann, also das ist ja wichtig für die Ärzte, ob die Depression schlimm ist oder nicht. Und ich bin dann hin irgendwann mal und wollte ja das Stillen nicht aufgeben und habe gesagt, gib mir eine Tablette. Und die Psychiaterin oder der Psychiater schaut halt dann, wie es mir geht, von der Grundstimmung her. Ich frage mir eben dazwischen, du sagst, du wolltest das Stöhnen nicht aufgeben, das Stöhnen? Ja, Stöhnen, ja. Stöhnen, weil das also schwer ist für dich und so belastend. Ja, das Stöhnen wollte, das Stöhnen, ja, also viele haben, also ja, das Stöhnen ist eine große Belastung für eine Frau. Also wenn das mein erstes Kind, wenn jetzt jemand, und ich wollte das nicht aufgeben, weil ich mir immer denke, dass es gut für das Kind ist. Wann hast du denn gestöhnt? Gestillt. Ach, gestillt. Deswegen war ich ganz irritiert gerade. Stillen, genau. Verstehe, ja. Genau, ich wollte das Stillen des Kindes nicht aufgeben, weil das mir alle geraten haben, damit ich Medikamente einnehmen kann gegen die Depression. So, jetzt, wie gesagt, sind 7 Monate vergangen. Ja, Wie ist der Stand der Dinge jetzt? Ja, dass ich jetzt ein Medikament nehme und ohne dem Medikament es nicht geschafft hätte. Ja. Und dass mich jetzt mein Sohn berührt, ja, dass ich jetzt Freude an ihm habe, das ist vielleicht erst seit Dezember der Fall. Hast du das Gefühl, dass die Barrieren ganz gefallen sind? Nee, weil mein Mann immer noch, ich sag mal so, in meinem Leben an erster Stelle steht. Nicht mein Kind. Ja, ja. Normal wäre es umgekehrt. Na, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Zumindest zunächst mal so, wenn so ein kleines Kind auf die Welt gekommen ist. Aber du machst Fortschritte für dich, hast du das Gefühl? Ja, oder jetzt halt wieder nicht, weil die letzten paar Tage kann ich jetzt wieder nachts überhaupt nicht schlafen. Mhm. Und habe wieder besonders große Ängste, was das Geld, also zum Beispiel hat man Ängste, ob das Geld reicht oder, oder dann, also in verschiedener Art und Weise, was ich halt vorher auch von mir nicht kenne, weil ich vorher ein sehr, also Psychiaterin hat auch, oder Psychologe hat auch gemeint, dass so bei mir der Auslöser war, so dieser Schlafmangel. Erbliche Vorbelastung und so. Das heißt, ist noch nicht alles im Lot, finde ich. Aber Du bist bei dem Psychiater in Behandlung, der verschreibt dir die entsprechenden Medikamente. Ja, und gibt es auch noch eine Psychologin? Ja, genau. Bei der bin ich alle 14 Tage. Ja. Hast du das Gefühl, dass das dir was bringt? Ja, gut, ich hoffe es. Ja. Die Tablette, sagen wir es mal so, die Tablette bringt mir mehr. Die bringt dir mehr? Ja, ja. Mhm. Es war aber bis heute nicht so, dass in dieser Depression es auch so einen Ansatz von Aggression dem Kind gegenüber gab. Nee, ich weiß, dass das passieren kann, nee. Ich denke, weil ich rechtzeitig mir halt Hilfe gesucht habe. Mhm, mh. Wenn es dann aber immer wieder weint nachts und du wieder aufstehen musst und dann wieder und dann nochmal, was empfindest du denn dann für das Kind? Ja gut, jetzt kann ich ihn halt trösten. Jetzt verstehe ich das halt, ne, dass er vielleicht einen Pups quer hat oder oder vorher, da hat mich das nicht so... Also jetzt verstehe ich das, dass ich... Am Anfang warst du eher genervt. Ja, ich war nur genervt, ja. Ich habe auch gesagt zu meinem Mann, ihr bringt ihn weg und bringt ihn wieder, wenn er reden kann. Mhm. Ja. Hast du dich mal schlau gemacht, wie lange so etwas in der Regel bei Frauen anhält? Tja, das ist nämlich die Sache. Das ist jetzt meine große Angst auch. Normalerweise, das nennt sich ja Wochenbettdepression und die ist ja nur 8 Wochen. Ne? Mhm. Und jetzt ist er ja schon 7 Monate alt und dadurch, dass mein Papa halt eine bipolare Störung hat, habe ich jetzt so die Angst, dass ich da ständig jetzt, dass ich von den Tabletten jetzt jahrelang überhaupt nicht wegkomme. Verstehe, was sagt denn der Psychiater? Wie schätzt ihr das ein? Tja, ich habe sie noch nicht drauf angesprochen und ihr das gesagt. Mhm. Mhm. Aber das ist eine Sorge, die dich umtreibt, verständlicherweise. Ja klar, dann denke ich mir, ach Gott, dann bin ich auch so ein Mensch. Also ich habe im medizinischen Beruf, ne, und habe dann halt auch immer mit Patienten zu tun gehabt, die Depressionen haben. Ich wusste das von meinem Verstand her, dass ich alleine da nicht rauskomme. Aber dann, wenn ich mir das vorstelle, dass ich da ewig dann dran hänge und so, oh Gott. Also wir wollen das natürlich nicht hoffen. Nee, ich und ich hoffe mal, dass meine Psychologin in diesem Bereich fit ist. Das ist ja nur ein Spezialbereich. Wir versuchen das mal. Ja. Das heißt, sie wird dich, die Magdalena, gleich mal anrufen und sich mit dir unterhalten. Zumindest könnte sie dir sagen, wohin du dich wenden kannst, um da noch genauere Informationen zu bekommen. Ja. Ich drücke dir sehr die Daumen, dass der Spuk bald vorbei ist und dass du ganz normale Gefühle haben wirst zu dem Kind. Ja, danke schön. Und dich das dann entsprechend auch erleichtert. Ja, ich wollte es halt nur mal ansprechen, genau. Ja, man spricht, es ist gut. Es ist so, dass ich auch das alles, also alle fragen, ja, wie geht's dir? Und vor allen Dingen, die haben mich gefragt und haben gesagt, du siehst voll gut aus. Hm. Wenn ich aber jetzt meine Bilder angucke, die ich im Foto auch mal eingeklebt habe, ich sehe schrecklich aus. Ich finde das wirklich gut, dass du angerufen hast dazu. Ich habe da auch immer eine Mauer gehabt und habe dann immer gelogen, habe gesagt, na klar, mir geht's super und das stimmt, weil... Denn das ist in gewisser Weise ist das ein Tabuthema und nicht viele Frauen sprechen gern darüber. Genau, absolut wie die Fußball mit Depression, absolut. Genau. Ja. Insofern sehr schön, dass du angerufen hast, Susanne. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Magdalena zurückgerufen. Ja, tschüss. Ja. Alles Gute und viel Glück. Ja. Tschüss. Wir haben 1.38 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema nächste Woche Mittwoch sagen. Nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Das ist mir peinlich. Was ist euch an euch und oder an anderen Personen peinlich? Also zum Beispiel schämt ihr euch für euren Körper, eure Vergangenheit, vielleicht euren Job oder für irgendeine bestimmte Tat oder Handlung, die in eurer Vergangenheit liegt? Oder sind euch Menschen in eurer Umgebung sehr peinlich? Vielleicht euer Partner, eure Eltern oder eure Kinder? Also peinlich ist das Thema, das ist mir peinlich, nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich bin gespannt, was euch peinlich ist. Ihr könnt euch gerne anmelden, domian@wdr.de oder nächste Woche vor der Sendung und während der Sendung anrufen oder mailen. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht, heute am Freitag. Und hier ist Halima. Halima ist 51. Hallo. Guten Morgen. Hallo, hallo Halima. Halima. Halima. Okay. So. Über was reden wir beide? Wir reden über den Albtraum der Ämter nach einem furchtbaren medizinischen Unfall. Das heißt, du hattest einen... Im weitesten Sinne. Also ich bin vor 3,5 Jahren auf Drängen meiner damaligen Chefin gegen Hepatitis B geimpft worden. Mhm. Dann haben sich keine Titer gebildet. Dann sollte ich mich unbedingt nochmal wiederholungsimpfen lassen. Also ich wollte das grundsätzlich nicht, weil ich wusste, die Impfung ist nicht ganz ungefährlich. Mhm. Und innerhalb kürzester Zeit kriegte ich Lähmungen im Impfarm. Im Innenarm? Im Impfarm. Im Impfarm, ja. Konnte also meinen Job nicht mehr ausüben. Was hast du gemacht? Ich bin Zahntechnikerin. Ja. Gut, da ist der Arm wichtig. Ja, ich konnte auch nicht mehr gut gucken. Ich habe immer verschwommen gesehen. Mhm. Und ich konnte mich auch nicht mehr konzentrieren. Mhm. Dann wurde das neurologisch diagnostiziert und auch bestätigt, dass das das sogenannte Guillain-Barré-Syndrom sei, also neuralgische Schulterarmyotrophie, eine Entzündung des Nervengeflechts. Hat das denn mit der Impfung was zu tun? Ja. Hat die Impfung das ausgelöst? Ja, genau. Zählt das zu den möglichen Nebenwirkungen? Genau. Das ist sogar im Beipackzettel erwähnt. Mhm. Dann war ich wenige Wochen später, bis ich einen Arzt gefunden habe, der mir nicht die Türe vor der Nase zugeknallt hat. Seitdem bin ich halt dauerhaft krank, arbeitsunfähig. Seit 3,5 Jahren? Ja. Wie sehr hat sich das denn dann verschlimmert? Das hat sich sehr dolle verschlimmert. Das ging dann auch über in den linken Arm und inzwischen auch auf beide Beine. Ich fahre inzwischen mit dem elektrischen Rollstuhl durchs Dorf. Ach du. Und du warst vorher eine gesunde Frau? Ich hatte noch nicht mal eine Grippe. Und sitzt jetzt im Rollstuhl? Ja. Und da konnte man nicht irgendwas machen, einschreiten, irgendwas dagegenhalten, therapieren? Nee, das Einzige, was das Blöde ist, dass das Ganze auch noch unglaublich grauenvoll schmerzhaft ist. Und das Einzige, was man halt tun kann, ist zu versuchen, mich schmerzfrei zu halten, aber selbst das gelingt nicht. Wie benennt man das denn, was du jetzt hast? Also ich habe halt dieses Guillain-Barré-Syndrom. Nach wie vor? Nach wie vor, das ist auch irreparabel, das wurde sogar gutachterlich bestätigt. Ausgelöst durch die Impfung? Durch vermutlich einen Zusatzstoff im Impfstoff. Ein Zusatzstoff im Impfstoff? Welcher, genau. Was für ein Zusatzstoff war das? Aluminiumhydroxid. Darf dieser Stoff eigentlich nicht in der Impfung drin sein? Doch, der darf leider drin sein. Das heißt, du bist, um es mal profan auszudrücken, auf Aluminium. Ich bin nicht allergisch, nein, nein. Nein, das nicht. Aber der Stoff hat es auf jeden Fall ausgelöst bei dir. Der Stoff ist bekannt dafür, dass er das auslöst. Manche stecken das weg, die meisten wahrscheinlich. Ja, und also dich so, hat's getroffen. Der Impfstoffhersteller möchte den eigentlichen Impfstoff einsparen, weil das sehr kostenaufwendig ist. Mhm. Und man versucht durch das Aluminiumhydroxid eine Provokation einer Entzündung hervorzurufen, mhm, damit schneller Antikörper gebildet werden. Und das geht in der Regel gut, das aber geht, eben bei ganz vielen? Sagen wir mal zu 80% gut und zu 20% nicht. Ah, aber 20% ist ja eine hohe Quote. Das ist sogar eine sehr hohe Quote, aber es wird nicht öffentlich gemacht. Ja, das finde ich skandalös. Dieses Risiko ist skandalös. Hat dich denn der Arzt, der dich geimpft hat, darauf aufmerksam gemacht? Nee, man kriegt, er war bei der Arbeitsmedizin. Mhm. Und man kriegt da so ein Flugblatt halt, ne? Achso, und da steht das drauf? Und steht jetzt nichts Explizites drauf, aber so nach dem Motto, Sie wissen ja, ne? Mhm. Jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Gut, da ist man als Laie natürlich völlig überfordert, unterschreibt das und denkt, es wird schon gut gehen. Ja, also erstmal wollte ich die Impfung nicht, weil ich wusste, die Impfung ist nicht ungefährlich. Aber dein Arbeitgeber hat dich gedrängt zu dieser Impfung? Meine Chefin hat mich bis aufs Äußerste gedrängt. Warum eigentlich? weil sie ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen wollte, weil das für Zahntechniker empfohlen wird. Besteht denn die Gefahr beim Beruf des Zahntechnikers, dass man sich da irgendwie infizieren könnte? Grundsätzlich nicht. Also ich arbeite ja nicht an Patienten. Und ich bin nun über 30 Jahre im Beruf und denke mal, dass ich mich mit Desinfektionssachen ganz gut auskenne. Hast du jetzt einen Zorn auf deine Arbeitgeberin? Ich bin furchtbar traurig, weil sie hat mir gekündigt nach kürzester Zeit. Ach so, das dann auch noch? Das dann auch noch. Das war halt ein kleiner Betrieb. Und sie musste für mich jemand Neues einstellen und ich bat sie noch inständig darum, mir nicht die Kündigung auszusprechen. Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich wieder arbeiten kann. Und ich habe sie halt darum gebeten, dass sie mich so behandelt wie jemand, der schwanger wird. Da kann sie auch nicht den vor die Tür setzen. Aber da ist sie gar nicht drauf eingegangen? Nee, da ist sie überhaupt nicht drauf eingegangen. Die hat mir gekündigt, die hat sich auch seitdem nie wieder gemeldet. Also kein Wort des Bedauerns? Nein, und das ist natürlich furchtbar traurig. Weil ich mochte die wahnsinnig gut leiden und ich habe mich mit der auch wahnsinnig gut verstanden. Jetzt ist das eine ganz unglückliche Verstrickung, die du erzählt hast. Ja, das Problem ist halt, das geht ja noch viel weiter. Ich habe dann Krankengeld bekommen. Ich weiß nicht, etwas über ein Jahr. Dann wurde ich ausgesteuert. Ich hatte in der Zwischenzeit schon die Berufsgenossenschaft, also bei der Anträge laufen. Beim Versorgungsamt Anträge laufen und beim Landschaftsverband Rheinland, der für Impfschadensopfer zuständig ist, Anträge laufen. Teilweise auch mit anwaltlicher Unterstützung. Und das wird alles angezweifelt, das ist der Albtraum. Dann wurde mir, als ich dann auch nicht mehr laufen konnte, wurde ich dann an die Uni Köln verwiesen. Dort wurde mir bei lebendigem Bewusstsein ohne jegliche Betäubung ein Stück Muskel raussetziert und auch ein Stück Nerv. Das ging dann anderthalb Stunden in die OP. Weil ohne Betäubung? Ohne Betäubung, weil sie es lebendig brauchten. Ach so, ist das normal? Offensichtlich, ich habe keine Ahnung. Es war auf jeden Fall ein Albtraum. Ist natürlich, wenn man schon so angeschlagen ist, ist das ja, natürlich, also die Schmerzgrenze ist mehr als überschritten. Hat man dir das denn nicht vorher gesagt und erklärt, wir müssen das ohne Narkosemittel machen? Das war mir klar, also ich wusste, dass das so gemacht wird. Ach so, aber trotzdem ist es natürlich schlimm, wenn man es dann... Aber ich hatte nicht gedacht, dass das wirklich so grausam wird. Und ich hatte auch gedacht, sie stanzen nur ein Stückchen raus, aber die haben wirklich... am Oberschenkel 5 cm rausgeschnitten. Das heißt, das hätte man wahrscheinlich in jeder Klinik so gemacht, weil das üblich ist. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber es ist halt, wenn die Belastungsgrenze schon so hoch ist, dann fast nicht auszuhalten. Ja, und besonders traurig oder schwierig finde ich in deinem Fall, wenn du dann auch noch diesen Schreibkrieg hast und deine Anerkennung... Ja, das ist ganz übel. Ich hatte anfangs mir Gutachter gesucht. Man kann das ja dann, wenn man ja betroffen ist, dann guckt man ja auch erst. Da habe ich auch erstmal erfahren, wie viele Menschen es gibt, die dadurch so schlimm krank geworden sind. Durch diese Impfung Hepatitis B? Ja, gerade insbesondere Hepatitis B. Und auch mit ganz ähnlichen Symptomen. Und dass das alles unter den Tisch gekehrt wird, weil die Pharmaindustrie so viel Macht hat, dass man da kaum gegen ankommt. Du hast einen Anwalt an deiner Seite. Ja, aber der ist auch inzwischen ohnmächtig, weil der weiß auch nicht mehr, was der argumentieren soll. Hast du mit Patientenverbänden Kontakt? Ich bin Mitglied mittlerweile im Impfschadensschutzverband. Ah ja, gut, dann bist du ja... Aber das hilft mir auch nicht, weil die erwarten auch von jedem Geschädigten weitere Informationen. Also es ist einfach nur eine Sammelstelle, ne? Das heißt, du bist im Moment am Ende deines Lateins? Ja, auch finanziell. Also ich hatte nach dem Krankengeld... noch einen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Also ganz wichtig wäre für dich die Anerkennung, dass du Opfer einer Impfung, ganz genau, eines Impfschadens bist. Und diese Anerkennung kann dir wer geben? Entweder, also die Berufsgenossenschaft, das ist wohl die vorrangige Instanz. Und halt die Versorgungsämter, also in meinem Fall, weil ich aus dem Rheinland komme, aus Köln, ist das der Landschaftsverband Rheinland, der explizit für Impfschadensopfer zuständig ist. So, jetzt kann der Landschaftsverband sich natürlich nicht hier im Moment äußern. Das ist eine rein subjektive Darstellung deinerseits, was du uns gerade erzählst. Mhm. Und so wollen wir es ja auch ernst nehmen. Und so ist es ja hier auch gedacht in der Sendung. Mhm. Ich überlege jetzt gerade, wie wir dir helfen könnten. Das ist ganz schwierig. Also ich habe ja wirklich schon mehrere Aktenordner voll mit Untersuchungsberichten, mit Bekanntheitsgraden über dessen, was passiert nach einer Impfung. Mhm. Das Paul-Ehrlich-Institut zum Beispiel ist für Impfstoffsicherheit zuständig, ist für ganz Deutschland. Ja. Und dort ist das längstens bekannt. Und dennoch machen die Ämter die Augen zu und sagen, das kann ja gar nicht sein. Mhm. Das ist in der Tat skandalös. Wenn das so ist, ist das skandalös. Und inzwischen, nachdem ich Sozialamt sogar besuchen musste, so tief bin ich sozial abgerutscht, habe ich auch nach weiteren 2 Jahren Kämpfen endlich die Erwerbsunfähigkeitsrente bekommen. Aber das sind nur 680 Euro. Mhm. Man muss hinzusagen, du hast diesen ganzen Schreibkrieg jetzt an der Backe. Und musst dich um deine Krankheit natürlich auch noch weiterhin kümmern. Du sitzt im Rollstuhl und hast deine Beschwerden. Wie sehen diese Beschwerden eigentlich im Moment aus? Also ich kann ganz schlecht laufen. Hast du auch Schmerzen? Ich habe Schmerzen im oberen Bereich. Ich nehme hochdosierte Schmerzmittel und Cortison. Gibt es keine Hoffnung auf Besserung? Auch keine Hoffnung auf Heilung? Auf Heilung gar nicht. Ich würde mir wünschen, es käme wenigstens zum Stillstand. Mhm. Es kommt leider noch nicht mal zum Stillstand. Liebe Halima, wir haben das jetzt mal alles so zur Kenntnis genommen, was du gesagt hast. Mhm. Ich finde auch sehr gut, dass du angerufen hast, um uns auch zu warnen, andere Menschen zu warnen, wenn man sich Hepatitis B-mäßig impfen lassen. Da sind auch noch andere Impfungen. Also man sollte wirklich erstmal den Beipackzettel lesen. Sich sehr schlau machen, genau. Vielleicht hat der ein oder andere Zuschauer oder Zuhörer eine Idee. Du bist ja schon sehr gut informiert. Wir brauchen jetzt eine noch bessere Information oder noch einen besseren Tipp. Und wir werden uns im Hintergrund jetzt auch mal schlau machen und dich auf jeden Fall gleich nochmal anrufen. Das ist super nett. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir dir oder wenn das Publikum, irgendjemand aus dem Publikum dir helfen könnte. Würde mich sehr freuen. Ja, super nett. Vielen, vielen Dank. Alles Gute, viel Glück und viel Kraft wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Frank. Frank ist 46. Guten Morgen, Frank. Ja, hallo, Domian. Hallo, Frank. Um was geht's bei dir? Ja, worüber reden wir? Ich bin seit 19 Jahren verheiratet. Mhm. Seit 21 Jahren kenne ich meine Frau. Mhm. Vor einem Jahr, knapp einem Jahr, hat sie mir offeriert, dass ihre Gefühle bei ihr verflogen sind. Mhm. Anfang Januar ist sie ausgezogen und ich komme mit der Situation einfach nicht klar. Und wir haben 3 Kinder. Gut, die sind also der Große ist 19, die Zwillinge werden jetzt 18. Mhm. Und sie sagte einfach nicht. Wo sind die? Und die sind bei mir. Ach so. Also sie ist also 10 Jahre jünger als ich. Sie macht jetzt im Moment eine Ausbildung, weil sie ist ja im Prinzip mit 18 direkt ins Mutterleben eingestiegen. Mhm. Und sagt einfach, die braucht jetzt Freiraum für sich, das ist ja alles zu viel. Mhm. Und sie will eine Trennung auf Zeit. Nur, ob das Gefühl nochmal wiederkommt oder nicht, das kann sie mir nicht versprechen. Nur wenn sie nicht zurückkommt, da komme ich nicht mit klar und werde ich mir wahrscheinlich das Leben nehmen müssen. Ja, nun komm mal langsam, immer langsam. Du bist ein erwachsener Kerl und du hast 3 Kinder. Da nimmt man sich nicht so schnell das Leben, auch wenn die Frau geht. So schlimm das ist, wenn die Frau geht. Ich habe es ja im Prinzip schon, wir hatten mal dann einen kleinen Streit, wo sie noch da war. Und ich habe auch eine Flasche Stickstoff im Garten gehabt. Ich bin zum Auto, habe die Flasche Stickstoff halt ins Auto gelegt, aufgedreht und ja, dummerweise oder nicht dummerweise war die Flasche jetzt leer. Also nur ich komme einfach ohne die Frau, ich komme nicht klar. Mhm. Das ist im Prinzip habe ich jetzt schon mehr oder weniger ein Jahr Zeit gehabt, mich dran zu gewöhnen, an den Gedanken zu gewöhnen, habe ja im Prinzip Hunderttausende jeden Tag durchmachen müssen. Weiß sie, ja, das heißt, sie weiß das auch und du hast diese Sorge ihr gegenüber auch schon ausgedrückt, dass du dir das Leben nehmen würdest vielleicht. Ja, das weiß sie, ja. Ja, und das ist schon, finde ich, ziemlich schlimm. Weil du, so kriegst du nicht einen Menschen zurück. Und so entflammst du keine neue Liebe, indem du so eine Drohung, das ist ja eine Drohung, das ist ja eine Erpressung. Ja, ich weiß. Das sagt, selbst wenn einem danach zumute ist, darf man das niemals dem anderen sagen. Was glaubst du denn damit zu bewirken? Damit machst du alles noch, nur noch viel, viel schlimmer. Ja, sie sagte auch, ich bin kein kleines Kind, ich bin ein erwachsener Mensch, ich muss für die Kinder da sein. Muss gerade stehen, ja. Den Kindern Vorbild sein und das finde ich auch, obwohl ich das sehr ernst nehme, was in deinem Herzen vorgeht und dass du sehr traurig bist. Aber dennoch musst du auf der anderen Seite auch einfach stark sein und die Arschbacken zusammenkneifen und erstmal auch Verantwortung für deine Kinder tragen. Immerhin leben alle drei Kinder bei dir. Das ist ja auch eine große Leistung, die du da hinlegst. Du bist, ich vermute mal, noch berufstätig. Ja. Ja, so. Und den Haushalt mit drei Kindern. In dem Alter, was alles sehr schwierig ist. Warum sind die eigentlich alle drei bei dir und nicht bei ihr auch? Ja, sie sagte einfach nur, sie braucht jetzt ihre Auszeit, die muss aus dem ganzen Umfeld, das wurde ihr einfach zu viel. Auch jetzt hat sie noch eine Ausbildung angefangen, weil sie was erreichen wollte im Leben. Ja gut, was ist das denn für eine Ego-Nummer? Sie ist Mutter. Das heißt, sie hat ja auch Verantwortung für die Kinder. Sie kann doch nicht einfach wegrennen und sagen, ich muss jetzt mal ein bisschen was für mich tun. Ja, sie sagte nur, sie will sich jetzt nur auf sich konzentrieren und hat, gut, ich verstehe das irgendwo. Ich meine, ich war schon, ich sag mal, im gehobenen Alter, wo ich Vater geworden bin. Sie war gerade einen Monat 18, wo sie Mutter geworden ist. Sie hat ihre ganze Jugend, sie hat ja alles verpasst. Naja, und, was heißt verpasst? Dafür hat sie sie hat drei gesunde Kinder zur Welt gebracht, sie hat die großgezogen, ihr hattet wahrscheinlich in den ersten Jahren eine gute Beziehung. Da kann man ja nicht vom Verpassen reden. Das ist ja nun auch nicht richtig. Ja, was sagen denn die Kinder eigentlich zu der ganzen Sache? Ja, also im Moment, was mich ein bisschen wirklich schockiert, in Anführungsstrichen, ist, dass ich, glaube ich, der Einzige bin, der die Mama wirklich vermisst. Ach, die vermissen die gar nicht? Also, ja, gut, dann kommt sie jetzt mal zwischendurch mal zu uns nach Hause oder die Kinder gehen dann halt zu ihr. Und das ist dann so, die sitzen da vor ihrem Computer und spielen und machen da. Ich habe nicht den Eindruck, dass die wirklich fehlt. Also so, dann haben die Kinder wahrscheinlich schon ein gesundes Gefühl, dass die Mutter sich gar nicht mehr großartig für sie interessiert. Du bist noch in deinem Wahn gefangen, nämlich, dass du sie halten willst. Sie liebt dich nicht mehr, das ist ja offensichtlich, sonst würde sie all das gar nicht mehr machen. Trennung auf Zeit ist ja auch so eine Hinhaltetaktik. Meistens sogar. Ja, das und, fühle ich mich auch. Und dass sie da jetzt so ihre Ego-Nummer fährt, scheint dich auch gar nicht zu empören. Das heißt, es bringt dich gar nicht ein bisschen auf Distanz zu ihr. Nee, absolut nicht. Nee, weil du dich komplett da rein verbeißt in die Illusion, das soll alles so bleiben, wie es war. Aber das Leben ändert sich permanent, jeden Tag, in jeder Sekunde. Nun ist es eine andere Zeit und das musst du auch dann lernen zu akzeptieren. Und du darfst nicht rumjammern und sagen, ich will mir das Leben nehmen. Verdammt nochmal. Ja, ich komme ohne die Frau einfach nicht klar. Du wirst auch ohne die Frau klarkommen, wie wir alle schon klargekommen sind, ohne die Partner, von denen wir auch geglaubt haben, wir kommen niemals klar ohne die Partner. Auch du wirst es schaffen. Ja, ich meine, immerhin gibt sie mir noch den Strohhalm und sagt, sie will jetzt erstmal klarkommen und dass sie zurückkommt oder dass wir noch ein gemeinsames Leben führen, ist für sie auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Eine Scheidung will sie auf gar keinen Fall. Will einfach nur jetzt mal im Moment ihren Kopf frei kriegen. Hat die denn einen neuen? Ja, da war mal zwischendurch ganz kurz was, aber das hat sie dann auch über den Haufen geschmissen, weil sie sagte auch selber, sie sind jetzt nicht gegenüber, meinem Sohn gegenüber, mit dem anderen irgendwas anzufangen, da wird ihr im Moment schlecht bei werden. In Gedanken an mich. Gut, Frank, die Sendung ist jetzt gleich zu Ende. Wir werden dich nochmal zurückrufen. Und Vielleicht können wir dir noch die eine oder andere Beratungsstelle an die Hand geben, wo du hingehen kannst, wenn du komplett durchhängst, damit du nicht auf dumme Gedanken kommst. Ja gut, die Beratungsstellen kenne ich, ja. Die kennst du schon. Aber dennoch rufen wir dich nochmal an. Vielleicht haben wir noch was Neues für dich. Grundsätzlich sage ich noch mal zum Schluss, versuche einfach die Dinge zu akzeptieren, wie die Dinge jetzt sind. Und nach vorne zu schauen und nicht immer zu sagen, ich kann nicht, ich schaffe es nicht. Du schaffst es. Ich bin ganz sicher. Jetzt muss ich leider Schluss machen, Frank. Ich wünsche alles Gute und wir melden uns gleich nochmal. Alles klar. Tschüss, ciao. Ja, ciao. In der Technik heute Nacht, Martin Dannhauser. Morgen sind wir nicht da, übermorgen auch nicht, das Wochenende. Wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Und unser Hauptthema nächste Woche heißt peinlich, das ist mir peinlich. Jetzt wünsche ich euch ein sehr schönes Frühlingswochenende. Bis nächsten Montag. Macht's gut, bis dahin, tschüss.